God is our provider, but He does not want us to waste things. Mm-hmm. Amen. Amen. He hates waste. He hates wasting things. When He fed the thousands, He said they should gather the crumbs. Did not say they should throw them away. Mm-hmm. Amen. That will help you to know that, you know, though His kingdom is a kingdom of surplus, but He does not want us to waste things. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So today, we are going to continue with our message. But before then, I'll quickly give you some few words. Then we continue with our message. Amen. Amen. Wir werden heute mit unserer Botschaft fortfahren, aber bevor wir weitermachen, möchte ich noch einige Worte an euch richten. On va continuer avec notre message, mais d'abord je vais vous donner d'abord quelques mots. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to continue to boast of Him. Der Herr möchte, dass wir uns weiterhin um seinen Namen willen rühmen. Dieu veut qu'on continue à être fier à cause de son nom. He said, continue to boast of me. Er hat gesagt, rühmt euch weiterhin um meines Namens willen. Und er continue à être fier à cause du nom de Jésus-Christ. We boast. Amen. Mm-hmm. Wir prallen. Nous sommes fiers. Yes, it is true. We boast. Und ja, es ist wahr, wir prallen. C'est vrai que nous sommes fiers. But we never boast in the flesh, aber but in Christ. Aber wir prallen nicht im Fleisch, sondern in Christus. Mais on se vante pas de la chair, mais de Christ. We boast of Christ. Wir prallen mit Christus. On se vante du Christ. Amen. Amen. Because we are proud of Him. Weil wir stolz auf Christus sind. Parce que nous sommes fiers de Jésus Christ. Amen. Amen. We boast of Him because we are proud of Him. Wir rühmen uns zu Christus, weil wir stolz auf Christus sind. On se vante de Dieu parce que nous sommes fiers d'être en Christ. He wants us to be proud of Him. Und er möchte, dass Don't wir be ashamed of Christ. Und er möchte, dass wir stolz auf ihn sind. Schäme dich nicht um Christus. Et Dieu veut qu'on soit fier de lui, n'est pas honte de Dieu. Amen. Amen. If you look at all these, you know, these unsaved, all the homosexuals, you can see them. They are so proud of their evil. Mm-hmm. Amen. They never hide it. Wenn wir uns Ungläubige oder die Homosexuellen anschauen, dann sehen wir, wie stolz sie auf ihre bösartigen Taten sind und sie verstecken es auch nicht. Si on voit par exemple les homosexuels, eux par exemple, ils ne cachent pas qu'ils sont fiers, mais nous, les enfants de Dieu, pourquoi on cache que nous appartenons à Jésus-Christ? Christ wants us to be proud of Him. Christus möchte, dass wir stolz auf ihn sind. Mais le Christ veut qu'on soit fier de lui. Amen. In Luke 9, let us go to Luke 9. Lesen Lukas 9. On va lire Luke 9. Luke 9, verse 26. Lukas 9, Vers 26. Luke 9, verse 26. He said, for whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed. Praise the Lord. Hallelujah. We are not to be ashamed of the truth. Wir sollten uns nicht vor der Wahrheit schämen. On ne doit pas avoir honte de la vérité. That's why when you see your classmates, don't hide from them. Deswegen verstecke dich auch nicht, wenn du ehemalige don't be ashamed of Jesus, be proud of him. Ehemalige Mitschüler von dir siehst, sondern verstecke dich nicht, sondern sei stolz, stolz auf den Christus in dir. C'est ça pourquoi quand tu vois tes classes, tes camarades en cours de route, n'aie pas peur de le voir, mais tu dois être fier que prêche le Christ à ces gens. Is somebody getting it? You know, you might see them and they have naturally, they might like be like the Potiphar and Joseph. Remember two of them. Amen. It might be you and whoever that person is might be like Potiphar and Joseph. You look, yeah, you are just like a slave. Me and the other is like the master. But don't be ashamed of Christ Jesus. Amen. Be proud of him. Wenn du Menschen aus deiner Vergangenheit eventuell begegnest, dann kann es weltlich gesehen vielleicht so aussehen, als ob du in der Rolle von Josef bist und die andere Person gegenüber von dir in der Rolle von Potiphar ist und sehr wohlhabend erscheint und sehr erfolgreich in der Welt erscheint und du wie Josef der Sklave sozusagen in ihren Augen aussiehst, aber schäme dich nicht um Christus willen. Et même si, par exemple, tu vois tes camarades de classe et ça semble comme si toi, tu es dans la position de Joseph, puis l'autre est dans la position de Potiphar, tu ne dois pas avoir honte parce qu'on sait que la Bible nous dit que Joseph a été un homme riche. Amen. Amen. You know, you might, you know, you can't just count your blessing. They have husband, they have wife, they have children, they have house, they have cars, they have job, they have... You just name it. But they cannot, yours, they can only count Jesus. Mm. Praise the Lord. Amen. Your blessing is Christ Jesus. Amen. And that is enough, please. Amen. Don't be ashamed of him. Und bei diesen Menschen kann man für mich ihren Erfolg aufzählen, dass sie ein Haus haben, dass sie Kinder haben, dass sie verheiratet sind, dass sie Erfolg im Beruf haben. All diese Dinge kann man aufzählen, aber du kannst nur eine Sache aufzählen, und zwar Christus Jesus. Und Christus ist genug, weil in Christus alles beinhaltet ist. Und schäme dich dessen nicht, sondern sei stolz auf den Christus in dir. Et quand, par exemple, tu racontes les gens, tu peux voir, tu peux compter même leurs bénédictions. Ils ont des maisons, d'argent, ils ont des voitures, des enfants. Mais toi, tu as rien, tu as seulement Jésus-Christ. Tu peux compter seulement Jésus-Christ. Mais tu dois jamais avoir honte de ça, parce qu'en Jésus-Christ, tu as tout. C'est ça pourquoi tu dois te vanter de la vérité pour être fier pour qui tu es. You know, you might see their position. You know, they might even tell you what they are doing right now. Maybe they are already doctors, lawyer, whatever. You know, just name it. Then if he is going to ask you, who are you? What are you doing? I'm just Christ. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Und wenn du sie, und sie können auch von ihrer Tätigkeit erzählen, dass sie es geschafft haben, jetzt ein Arzt zu werden, dass sie promoviert haben, dass sie jetzt einen Doktortitel haben, dass sie all diese Sachen erreicht haben in der Welt. Und wenn sie dich fragen würden, dann könntest du antworten mit, ich habe nur Christus, weil Christus der Einzige ist, den du auch brauchst. Et si, par exemple, encore tu rencontres, oui, tes condisciples d'avant, et puis ils disent qu'ils sont maintenant des docteurs, des avocats, ou ils ont une grande position. Tu peux voir comment ils sont fiers, puis quand ils te demandent qui tu es maintenant, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, tu peux dire que tu es le Christ, tu es en Christ, tu as une relation avec lui, tu ne dois jamais avoir honte de ça, mais plutôt être fier. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, you don't need to give them two, give them one. Yeah. Und du solltest ihnen nicht zwei Antworten geben oder zwei Optionen geben, sondern gib ihnen eine einzige Antwort, nämlich Christus allein. Et ne les donne pas deux options, mais donne-les seulement une option qui est le Christ. No matter how hard he or she pushes, if you understand, that you want to know, what are you doing? What are you? I'm just Christ. I'm Christ. Amen. If you want Christ, I give you Christ. That's who I am. That's what I have. Und es ist egal, wie sehr die andere Person darauf besteht, dass du ihr eine Antwort gibst, zum Beispiel, wo du jetzt genau arbeitest und was du jetzt genau beruflich machst. Du antwortest einfach mit Christus und genau das genügt. Et n'importe comment cette personne te pousse à dire qu'est-ce que tu fais dans ta vie, n'agis pas. Toi, dis seulement que tu es en Christ. Et puis si cette personne veut le Christ, tu peux même donner la vérité. Mais même si elle ne veut pas de la vérité, toi, dis seulement que tu es en Christ. You know, if you have not told you what or who he or she or what he have, you can ask him or she and say, what about you? What are you now? Maybe you just mention it, I'm this. Then when he finish, then you say, I'm Christ. I'm just Christ. Then you say, you know, I know, because I know how they reply people. Mm. They're going to ask, I'm also a Christian. Then you preach. I'm not a Christian. I'm Christ Jesus. Mm. And I will give you Christ. And that's why Christianity is so, it's not Christ. I ask you, what are you doing? What are you doing for a living? What have you achieved? You mention things, and there's not a Christ. You can see the difference between Christ and Christianity. The kingdom of heaven and Christianity. Und selbst wenn diese Person, die dir gegenübersteht, die nicht die Gegenfrage stellt und sagt, und du, dann dreh den Spieß trotzdem um, sodass du das Gespräch zu Christus lenken kann. Denn sehr oft sind diese Menschen schnell, all diese Dinge aufzuzählen, diese materiellen Dinge, die sie haben, dass sie sagen, ich habe ein Auto, ich hab geheiratet, ich habe ein Haus, ich habe all diese Dinge. Und du antworte einfach und sag, ich bin Christus und ich habe Christus. Und oftmals werden die Menschen, die halt in der Religion drin sind, auch sagen, ja, ich bin auch Christ, ich gehe auch zur Kirche. Aber antworte oder beziehungsweise frag diese Menschen spezifisch und sag denen, dass Religion nicht die Wahrheit ist, sondern dass Christus allein die Wahrheit ist. Und predige zu den Menschen die Wahrheit in Christus. Et même toi, si tu as le droit à leur demander qu'est-ce qu'ils font dans la vie, et si tu demandes cette question, tu vas voir comment ils vont dire qu'ils sont à l'université ou ils ont une autre position. Et après, quand ils ont fini à parler, tu peux leur dire que moi, je suis seulement en Christ. Après, tu vas voir comment ils vont dire, oui, moi aussi, je suis chrétien, je crois aussi, mais c'est là où tu peux maintenant utiliser cette opportunité de prêcher et puis de leur expliquer que d'être un chrétien, ça ne signifie pas que tu es un enfant de Dieu et qu'il y a une différence entre la religion et Jésus-Christ. Parce que très souvent, ils pensent que ils connaissent déjà la vérité, mais ce n'est pas comme ça. Et ces personnes qui sont dans la religion, zeigen auch, dass sie nicht in der Wahrheit sind, weil sie diese ganzen Sachen aufzählen. Weil wenn das Erste, was sie sagen, ist, ich habe ein Haus, ich habe geheiratet, ich habe jetzt Kinder, ist, wenn das die erste Antwort ist und sie trotzdem sagen, sie sind Christen, dann zeigt das, dass sie nicht in der Wahrheit sind. Weil wenn sie in der Wahrheit wären, wäre die erste Antwort, die sie hätten sagen müssen, ich bin auch Christus, ich bin Christus. Aber weil sie diese ganzen materiellen Sachen an erster Stelle gesetzt haben, sind sie nicht in der Wahrheit. Et même la réponse de ces gens, ça peut te montrer qu'ils ne sont pas dans la vérité parce que eux, quand tu demandes les choses sur leur vie, ils vont dire qu'ils ont des biens de ce monde, ils ont des positions et ça montre qu'ils ne sont pas en Christ parce que s'ils étaient en Christ, là, ils pouvaient aussi répondre qu'ils sont, oui, des enfants de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I don't know why the Lord is giving us this message that it should be the first today. Amen. Ich weiß nicht, warum der Herr möchte, dass wir als allererstes über dieses spezifische Wort sprechen. Et je ne sais pas pourquoi Dieu veut qu'on parle de ce sujet premièrement. But I'm suspecting something that you are going to come across somebody. Aber ich nehme an, dass irgendeinem diese Situation widerfahren wird in Zukunft. Et mais je pense qu'il y a une situation qui va t'arriver où tu dois maintenant oui savoir comment répondre pour réagir. Amen. You know when after the change of life with Paul, when he was once Saul and now Paul, he will not tell somebody anything of Saul. Amen. Und wir sehen das auch im Leben von Paulus, dass nachdem er wirklich diesen Weg mit Christus gegangen ist, wird er niemals einer anderen Person über sein vergangenes Leben, als er als religiöser Mensch, als Saulus gelebt hat, davon würde er nicht erzählen, sondern jetzt mit Christus geht es ihm nur noch um Christus und er würde nur von Christus erzählen. Et on peut voir aussi même dans la vie de Paul qu'il ne voulait jamais parler de sa vie quand il était encore Saul. C'était pas possible pour lui parce que tout qui concerne Saul, donc la vie ancienne, ce n'est plus dans sa tête. Et c'est ça pourquoi on doit être comme ça, comme Paul. Donc parler seulement de notre présent qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Because he called those things, those past things, done. Denn er hat all diese ganzen Sachen aus seiner Vergangenheit als Dreck erachtet. Parce que Paul a vu sa vie ancienne comme la poubelle. And they should be done in our life. Und auch in unserem Leben sollten die Dinge der Vergangenheit als Dreck erachtet werden. Et même le passé doit aussi être la poubelle pour nous. Praise the Lord. Amen. Amen. He said, for whosoever shall be ashamed of me and of my words. Luc 9, verset 26. Amen. Of me and of my words. Of the truth. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, wer sich der Wahrheit schämt. car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, donc de la vérité. Not just the word of God, but Christ's word. Nicht nur das Wort von Gott, also Gottes Wort, sondern das Wort von Christus. Pas seulement la parole de Dieu, mais surtout la parole de Christ. It's not talking about Moses' word. Denn es geht nicht um die Worte von Mose. Il ne parle pas des paroles de Moïse. But Christ's word. Sondern die Worte von Christus. Mais de la parole de Jésus-Christ. That is salvation. Was zur Errettung bringt. Qui est le salut. Praise the Lord. Amen. The food from heaven, that is for salvation. Die Frucht aus dem Himmelreich, der was Errettung bringt. Die Frucht aus die Frucht. Food? The food from heaven. Ach so, das die Nahrung aus dem Himmelreich, die Errettung bringt. La nourriture de Rome de ceux qui amène le salut. Remember, he said, I'm the bread of life. Erinnert euch daran, dass gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Rappelez-vous qu'il dit, je suis le pain de la vie. Amen. And through Moses, they also ate bread in the wilderness. Und auch durch Mose. And that bread came from also heaven. But that was not salvation. Und auch durch Mose haben die Kinder Israels in der Wüste damals Brot aus dem Himmel erhalten. Aber dieses Brot bringt keine Errettung. Et même, oui, le peuple Israël a aussi mangé du pain du ciel. Donc c'était sous Moïse, mais c'était pas le salut. He told them, he said, your father ate it. They ate those bread and they still die. Mm-hmm. But if you eat me, you will not die. Mm-hmm. And you will not see death. Mm-hmm. Und Jesus sagte zu ihnen, dass die Leute damals das Brot gegessen haben, was durch Mose aus dem Himmel gefallen ist, aber sie sind dennoch gestorben. Aber er, der das Brot des Lebens bringt, wenn man dieses Brot isst, dass man in Ewigkeit lebt. Mm-hmm. Et même Jésus-Christ a dit que vos pères, donc les pères du peuple Israël, ont aussi mangé les pains célestes, mais ils sont toujours morts. Amen. Please don't be ashamed of him. Bitte schämt euch nicht um Christus. S'il te plaît, n'a pas honte de Jésus-Christ. Amen. He said, and when he shall come in his own glory, 26. And in his father's and of the holy angels. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He said, if they will also, he will also be ashamed of whoever is ashamed of him. Mm-hmm. We should never be ashamed of Christ Jesus. Be proud of him, please. Amen. Und sagt auch hier, dass sich auch der Leute schämen wird, die sich ihn, um seiner schämen werden. Und deswegen sollten wir stolz sein auf Christus. Mm-hmm. Et si nous avons honte de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous dit que lui aussi il aura honte de tout le monde qui rejette ou abandonne Jésus-Christ. Amen. In Matthieu 10. Let's go to Matthieu 10. In Matthieu 10. Matthieu 10. Praise the Lord. Verse 33. Matthieu 10, Vers 33. Matthieu 10, verset 33. Let's see what is it. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Don't deny him. Mm-hmm. Verleugne ihn nicht. Ne rejette pas Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm. You know, if you give them the past, you deny him. Mm-hmm. Wenn ihr den Menschen als Antwort eure Vergangenheit gibt, dann verleugnet ihr da gleichzeitig damit Christus. Mm-hmm. Et si tu rejettes Jésus, tu parles de ton passé, c'est là où tu es en train de régner Jésus-Christ. Praise the Lord. Let us always prepare. Lasst uns immer vorbereitet sein. Mm-hmm. On doit toujours être préparé. Now whenever you know, we are going to come across people and they are going to ask questions. Amen. And there might be discussion. Let's be prepared. Dass wo auch immer wir Menschen begegnen und sie uns vielleicht in Gespräche verwickeln oder mit uns diskutieren wollen, dass wir vorbereitet sind und uns und niemals Christus verleugnen, sondern einfach nur Christus aussprechen. Et on doit vraiment sérieusement préparer nos cœurs que quand on rencontre les gens surtout du passé, on doit être capable à prêcher à parler sur le Christ et pas sur notre passé ou bien sur les choses charnelles. He said, but whosoever shall deny me before me, he will I also deny before my Father which is in heaven. Praise the Lord. Halleluja. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Verset 33, mais quiconque me régnera devant les hommes, je les régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. We boast. Because we know who we are. Wir prahlen, weil wir wissen, wer wir sind. Amen. On se vante de Jésus-Christ parce qu'on sait qui nous sommes. Amen. Amen. We are very, very sure of who we are. Und wir sind uns sehr very sicher. Sure. Wer wir sind. Nous sommes vraiment sûrs de qui nous sommes. Amen. Mm. In John 4, let's go to John 4. Here's in Johannes 4. On va lire Jean 4. Praise the Lord. Amen. John 4, verse 22. Johannes 4, vers 22. Jean 4, verset 22. So you worship, you know not. What we know. Amen. Amen. It says you worship, you know not what. We know what we worship. You don't know what you worship. You don't know who you are. We know who we are. Amen. Amen. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. You know, Moses did not know God. And he said, I want to know you. Mm-hmm. You know, you cannot know God through any miracle. You can only know him through revelation. Mm-hmm. Okay. Mose kannte damals Gott nicht und er hat erfragt und gesagt, Gott, ich möchte dich kennen. Und du kannst Gott nicht durch Prophetie kennen, sondern du kannst ihn nur durch Offenbarung. Wunder. Du kannst Gott nicht durch Wunder erkennen, sondern du kannst Gott nur durch Offenbarung erkennen. Même Moïse ne connaissait pas Dieu, c'est ça pourquoi il a dit Dieu aide-moi à te connaître. C'est ça pourquoi tu peux pas connaître Dieu à travers des miracles, mais à travers des révélations. Now it is wrong if we say we don't know him. We don't know our father. We don't know who we are. Und heute ist es falsch. Very, very wrong. Heute ist es falsch zu sagen, du kennst deinen Vater nicht und du kennst und du weißt nicht, wer du bist. Es ist sehr, sehr falsch. Mm-hmm. Maintenant, c'est vraiment mauvais si tu ne sais pas, tu connais pas ton père. C'est vraiment faux. C'est pas normal. Praise the Lord. Hallelujah. Again, you worship, you know not what. You worship, but you don't know who you worship or what you worship. You don't know that you worship Satan and not the only true God and not me. Und die Leute beten an, aber wissen nicht, the Muslim, for example, all this religion. Wen sie anbeten, besonders die Leute, die in der Religion sind, die meinen, dass sie den wahren Gott anbeten. Right, through Moses, the Jews. Die Leute beten an, was sie nicht kennen. Und das sehen wir beispielsweise auch bei den Leuten, die in der Religion sind, dass sie meinen, den wahrhaftigen Gott anzubeten und sich nicht bewusst sind, dass sie den Teufel anbeten. Dans verset 22, on peut lire comment Jésus-Christ nous dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est un exemple pour surtout les Juifs, les musulmans qui pensent adorer Dieu, mais ils sont en train d'adorer le diable. Through Christianity, you can never worship the true God. Durch the true God, you can never. Durch das Christentum ist es unmöglich, den einzig wahrhaftigen Gott anzubeten. À travers du christianisme, c'est impossible d'adorer le seul vrai Dieu. Because Christianity is like a salt that loses its taste. It's tasteless. Denn das Christentum gleicht einem Salz. Has been diluted, dilution, dilution, dilution. Diluted, it's like you have a soup, a pot of a goosey soup, you come putting water, pouring water, pouring water. It's now tasteless. Jesus said, he said, the salt, when it loses taste, you have to throw it away. It's useless. That's what Christianity is all about today. Weil das Christentum nämlich einem Salz gleicht, das komplett fade geworden ist und total geschmacklos geworden ist und alles ist total verwässert in dem Christentum und in der Religion und deswegen ist es unmöglich, dass man durch den Christentum den wahrhaftigen Gott findet. Et on va savoir que le christianisme c'est comme du sel qui a perdu son goût et ça sert à rien. C'est même Jésus-Christ a dit que si le sel a perdu son goût, tu dois le jeter. Et c'est comme si tu as une soupe et puis tu ajoutes toujours de l'eau jusqu'à ce que tu peux plus boire ou bien manger cette soupe. And they don't know who they worship. Through Christianity, you never know who you worship. Und denen ist nicht klar, wen sie da anbeten. Und durch das Christentum wird dir auch nicht klar sein, wen du anbetest. Et puis, ils ne savent pas qui ils sont en train d'adorer. Et puis, à travers le christianisme, ce n'est pas possible d'adorer Dieu. And that's why they are never sure if they will make heaven. Und deswegen sind die Menschen in der Religion sich auch nie sicher. They are never sure. Und deshalb sind die Menschen in der Religion sich auch nie sicher, ob sie es überhaupt bis zum Himmelreich schaffen werden. Et c'est ça pourquoi les gens religieux sont jamais sûrs qu'ils vont, oui, entrer au royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Then he now said, for salvation is for the Jews. It's not talking about the natural Jews, but the spiritual Jews. Amen. Und in Vers 22 lesen wir, denn das Heil kommt aus den Juden, aber es geht hier nicht um die physischen, die geborenen Juden, sondern es geht um die geistlichen Juden. Et dans verset 22, Jésus-Christ nous dit, car le salut vient de Juifs, et puis ici Jésus-Christ ne parle pas de Juifs naturels, mais de Juifs en esprit. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Please don't be like them. Mm-hmm. I don't know who they serve, mm-hmm. or what they serve. Bitte, we know who we serve. Amen. Bitte sei nicht wie die Menschen, denen nicht klar ist, wen oder was sie anbeten, denn wir wissen, wen wir anbeten. Et s'il te plaît, ne sois pas comme les gens qui ne savent pas qui ils adorent, mais tu dois savoir qui tu adores. Lisons Romains 9. On va lire Romains 9. Praise the Lord. Amen. It says salvation is for the Jews. Wir haben gelesen, das Heil kommt aus den Juden. On a lu que le salut vient des Juifs. You know, I had a sister years ago. She's dead now. She's late. She was always saying that God was so partial. He said God was so partial that why is it only the Jews that he loves? Amen. Mm-hmm. Just like this very place here, we just read. Mm-hmm. That John 4. He says salvation is for the Jews. Ich hatte eine Schwester in der Vergangenheit, die bereits verstorben ist, und sie hat in der Vergangenheit immer gesagt, dass Gott sehr parteiisch ist und hat sich immer gefragt, warum ist das Heil nur für die Juden und Gott nimmt doch dann Partei, weil das Heil nur für die Juden anscheinend vorbestimmt ist. Et ma sœur qui est morte maintenant, elle a toujours dit que Dieu est vraiment partial, parce que pourquoi c'est comme ça que le salut est seulement pour les Juifs? Elle ne pouvait pas comprendre ce que Dieu nous disait. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Oh. First of all, let's go to Romans 2, please. Romans 2 is okay too. Lisons Romains 2. On va lire d'abord Romains 2. Romans 2, verse 28 and 29. First of all, Romans 2. Romans 2, verse 28, 29. Romans 2, verse 28 et 29. Are we there, please? Mm-hmm. He said, for he is not a Jew, which is one outwardly. Neither is that circumcision which is outward in the flesh. But he is a Jew, which is one inwardly. And circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the latter. Whose praise is not of men, but of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see the true Jews. Und wir sehen anhand dieser Verse, wer die wahrhaftigen Juden sind. À travers le verset 28 et 29, on peut voir les vrais Juifs. Amen. It is not the fake Jews. The fake is not the Jews as a country. It's like Nigeria as a country or Israel as a country. Amen. Israel as a country is like Nigeria as a country. They are not different. But the true Jews are is through Christ Jesus. Then in, that is why he says salvation belongs to the Jews. Those he called the Jews. Und es geht hier nicht, also wir sehen hier anhand der Verse, wer sozusagen die verfälschten Juden sind, weil es geht nicht um die Juden, die es äußerlich sind und die Juden, die in Israel leben, weil ein Jude in Israel zu sein, ist genau dasselbe wie ein Deutscher in Deutschland zu sein oder ein Nigerianer in Nigeria zu sein. Darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, wer im Geiste der Jude ist. Und im Geiste ist es, sind die Juden diejenigen, die aus Christus geboren sind. Und darum geht es in diesem Vers, dass der Heil aus den Juden kommt, weil der Heil aus Christus kommt, diejenigen, die aus Christus geboren sind. Et dans verset 28, on peut aussi voir qui sont les Juifs falsifiés, parce que les Juifs ne sont pas les gens qui s'habitent à Israël ou bien les Juifs qui ont leur circoncision, mais ce sont plutôt les Juifs qui sont les Juifs en esprit. Et Israël, le pays Israël, c'est comme c'est comme le Nigeria, mais l'Allemagne, il n'y a pas une différence. Now Romans 9:6-8, please. Jetzt lesen wir Römer 9. On va lire maintenant Romains 9. Vers 6 und 7. Verset 6 et 7. Praise the Lord. Amen. He said, not as though the word of God had taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel. Neither because they are the seed of Abraham are they all children, but in Isaac shall your seed be called. That is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. For this is the word of promise. Neuf. At this time will I come, and Sarah shall have a son. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. We are of the Spirit. Wir sind aus dem Geist. Nous sommes de l'esprit. Amen. Amen. We are of the Spirit. Wir sind aus dem Geist. Nous sommes de l'esprit. And that's why Galatians 5:22-23 said, if you live in the Spirit, walk in the Spirit. Und deswegen steht because we are of the Spirit. That's why we are Jews. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Und deswegen lesen wir in Galater 5, dass wenn wir im Geiste leben, dass wir auch im Geiste wandeln sollen, weil wir die geistlichen Juden sind. Et c'est ça pourquoi Galates 5 nous dit que si on vit à travers l'esprit, on doit aussi marcher selon l'esprit, parce que nous sommes des Juifs. Praise the Lord. Amen. The difference is our soul. Der Unterschied ist die Seele. Mais la différence est notre âme. Amen. If you hate correction, or you don't like correction, then do and continue to do the right thing. And the right thing is to obey Christ Jesus. Wenn du es nicht gern hast, so that no one will correct you. Wenn du es nicht gern hast, belehrt zu werden, oder wenn du Korrektur nicht magst, dann sorge auch dafür, dass du in Christus wandelst, um nicht korrigiert zu werden. Und dazu gehört, dass du dem Wort hörst und dem gehorchst. Amen. Et si tu n'aimes pas être corrigé, là tu dois obéir à la parole de Dieu, tu dois obéir à la vérité pour ne pas être corrigé à la fin. Praise the Lord. Amen. Again, if you hate correction, et tu dois marcher selon l'esprit. Or you don't like it. Amen. You don't want anyone to correct you, especially here in this ministry. Amen. Then do and continue to do the right thing. The right thing is knowing Christ and choosing Him all the time. Then you will now be correcting others that are not choosing. Wenn du es nicht magst, belehrt zu werden oder korrigiert zu werden, besonders hier in dieser Gemeinde, dann sorge dafür, dass du dich für das Richtige entscheidest. Und das sich für das Richtige zu entscheiden bedeutet, sich für Christus zu entscheiden und ihm zu glauben und seine Wahrheit anzunehmen, dann wirst du nämlich derjenige sein, der andere dann in Christus belehren kann. Et si tu ne veux pas être corrigé, surtout ici dans cette église, tu dois choisir le bien. Et le bien, c'est quand tu obéis puis tu crois Jésus-Christ pour que toi maintenant aussi tu sois dans la position pour corriger les autres qui ne marchent pas selon le chemin de Dieu. Amen. The right thing is looking unto Jesus. Amen. Und das richtige Tun bedeutet, auf Christus zu schauen. Et oui, la bonne chose que tu peux faire, c'est quand tu regardes vers Jésus-Christ. It is not choosing him today and tomorrow not. Es geht nicht darum, ihn heute zu wählen und morgen ihn zu vergessen. Il s'agit pas de choisir Jésus-Christ aujourd'hui puis demain tu l'oublies. Amen. Amen. Allow it to be all the time. Lass zu, that's how you can be matured in the kingdom of heaven that we belong to. Lass zu, dass du dich ständig für Christus entscheiden kannst und auf diese Art und Weise reifen wir auch in Christus. Et tu dois permettre que tu choisis Jésus-Christ tous les jours pour que maintenant tu peux être mature en Jésus-Christ et au royaume de Dieu. Amen. If you refuse to choose Christ, then we cannot stop correcting you because we do not want you to be destroyed. Wenn du dich allerdings weigerst, dich für Christus zu entscheiden, dann können wir nicht damit aufhören, dich zu belehren, weil wir vermeiden wollen, dass du zerstört wirst. Mais si tu refuses à être ou bien à marcher selon le chemin du Christ, là on ne peut pas arrêter de te corriger parce qu'on ne veut pas que tu sois détruit à la fin. Allow your heart to be free for Christ. Lass zu, dass dein Herz frei ist für Christus. Permet que ton cœur soit libre pour le Christ. A hardened heart is a bondage heart. Ein verhärtetes Herz ist ein Herz, das in Gefangenschaft lebt. Un cœur endurci, c'est un cœur qui vit dans la captivité. You can see the message we have been having for some time. It's just warning and warning, correction and correction. When are you going to repent? Und wir sehen, dass die Botschaften, die wir die letzten Tage und Wochen vom Herrn kommen, dass es immer um Belehrung und um Warnung geht. Belehrung und um Warnung. Und wann sind wir bereit, Buße zu tun? On peut voir que les messages que nous avons, ce sont toujours des avertissements et des corrections. Mais quand est-ce qu'on va permettre à l'Éternel qu'il nous change, mais que nous-mêmes on change? Amen. Amen. Stop hardening your heart. Hör auf, dein Herz zu verhärten. Arrête d'endurcir ton cœur. A hardened heart is a bondage heart. Ein verhärtetes Herz ist ein gefangenes Herz. Un cœur endurci, c'est un cœur qui est dans la captivité. It means you refuse to repent. Und das bedeutet, dass du dich weigerst, Buße zu tun. Ça signifie que tu refuses à te repentir. It is an unrepentant heart. Es ist ein Herz, das nicht bußfertig ist. C'est un cœur qui ne se repentit pas. And the Bible calls it an evil heart. Und die Bibel nennt so ein Herz ein bösartiges Herz. Et la Bible appelle cet cœur un cœur mauvais. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Take the service very serious. All the services we have here. Nimmt die Gemeindedienste, die wir hier in der Gemeinde haben, alle sehr ernst. Vous devez prendre tout donc le service que nous avons ici à l'église vraiment sérieux. And also the Bible studies very very serious. Und auch die Bible studies nimmt sie bitte sehr ernst. Et prenons aussi les études bibliques très sérieux. It is our fault. Denn es ist unsere Nahrung. They are all our fault. Die sind alle unsere Nahrung. Parce que l'église et même les études bibliques c'est notre nourriture spirituelle. Amen. They are our fault. Es ist alles unsere geistige Nahrung. C'est notre nourriture spirituelle. You know, if you have a friend, naturally, if that person is not eating, you are going to correct that person and say, why are you not eating? Amen. And that's also concerning the service, all the services we have here, the Bible studies, or whatever we are doing here, be part of it and take it very serious. Wenn du in der Welt einen Freund hättest und du wissen würdest, dass dieser Freund nie Nahrung zu sich nimmt, dann wärst du als Freund verantwortlich für diese Person, ihr zu sagen, dass es falsch ist und sie zu fragen, warum isst du nicht? Und genauso sollten wir auch die Bible Studies und die Gemeinde sehen, dass die Bible Studies und die Predigten, die wir hier hören, dass das alles geistliche Nahrung für uns ist und dass jeder einzelne von uns sie zunehmen sollte. Et si par exemple tu es un ami et puis tu vois que cet ami ne boit pas, ne mange pas, tu vas te trouver dans la responsabilité à corriger cette personne puis à dire que tu dois manger, tu dois boire. Et c'est comme ça aussi c'est aussi comme ça pour nous avec les études bibliques, avec l'Église, que si on voit qu'on ne sommes pas présents, bien nous ne sommes pas attentifs, qu'on doit se corriger aussi parce que c'est notre nourriture spirituelle. If you are not eating, you know, your sister that is close to you, your husband, your wife, and refuse to ask you, then there's something wrong. Mm-hmm. Wenn, why you are not eating? Wenn du beispielsweise physisch gesehen nichts essen würdest und deine Frau, dein Mann, deine Geschwister, die neben dir sind, oder deine Eltern, die neben dir sind, nicht fragen, weswegen, oder es nicht in Frage stellen, oder es einfach ignorieren, dann ist da ganz vieles falsch, weil man sollte die Sache direkt adressieren. Et si charnellement tu ne manges pas, tu ne bois pas, puis ton mari, ton ami, ton soeur, ta mère ne te corrige pas, ne t'aide pas, là c'est mauvais, là ça signifie aussi que cette personne ne t'aime pas, et c'est faux. Praise the Lord. Amen. You know, in our places of war, we will not say we are tired, we want to sleep. An unserem Arbeitsplatz beispielsweise würde niemand von uns auf die Idee kommen zu sagen, ich bin müde, ich gehe mich jetzt erstmal 10 Minuten hinlegen oder ich gehe schlafen. Par exemple au travail, tu vas jamais dire que bon je suis fatiguée à travail, c'est pourquoi je pars m'allonger pour dormir, c'est pas possible au travail. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We take our job, even natural job, very serious. Aber wir nehmen unsere Arbeit, unsere natürliche Arbeit, sehr viel ernster offenbar als die Bible Studies oder die Gemeinde. Mais c'est triste qu'on prend notre travail naturel plus sérieux que les études bibliques. You will not just your chef. Your chef did not employ you by grace. You are not there by grace. Amen. Praise the Lord. Amen. And you will not be there and say you want to sleep. Mm. You respect that job and you respect your chef. Mm. Why can't you respect Christ? Und jeder von uns kennt seinen Arbeitsplatz. Und du kennst beispielsweise auch deinen Chef, der dich nicht aufgrund von Gnade eingestellt hat, sondern aufgrund deiner weltlichen Fähigkeiten. Und wir wissen und wir respektieren diesen Arbeitsplatz so sehr und wir respektieren diesen Chef so sehr, dass wir uns an die Gegebenheiten halten, dass wir eben nicht schlafen gehen, sondern diese 8 Stunden oder sogar länger durchziehen. Und wieso respektieren wir Christus und seine Gemeinde nicht? Amen. Oui, au travail, tu n'as pas été embauché par la grâce, mais c'était parce que tu respectes, puis tu marches selon les droits, les règles du travail. Mais pourquoi c'est comme ça qu'au travail, tu prends toutes les règles de ton chef sérieux, mais les études bibliques qui est ta vie, pratiquement, tu ne prends pas sérieux parce que tu vois, tu penses que c'est seulement tout basé sur la grâce. If we all are tired, we are sleeping, who will be here? Or we want to go and sleep? No one will be here. Amen. Amen. Wenn wir alle müde wären und alle schlafen gehen würden, wann es uns passt, wer wäre dann noch hier? Wer würde dann die Bible Studies noch hier führen? Mm. Niemand wäre dann hier. Mais si nous tous nous sommes fatigués puis on part dormir pendant l'église, mais pendant les études bibliques, qui va être encore ici? We respect our natural job more than we respect the service or the Bible Studies. Wir respektieren unsere natürliche Arbeitsstelle mehr als wir die Gemeinde respektieren und die Bible Studies respektieren. Et on respecte notre travail naturel plus que les études bibliques ou bien même le culte. Qui es-tu? You know, Paul said, when I was with you, I was in trembling. That's respect. Amen. Respect for Christ. Amen. In 1 Corinthians, let's go there again. 1 Corinthians 2. Wir lesen 1. Korinther 2 und sehen, dass auch Paulus Respekt hatte vor der Gemeinschaft und vor der Gemeinde. Et si on lit 1 Corinthiens 2, on peut voir comment Paul avait le respect pour les enfants de Dieu. 1. Corinthiens 2, Vers 1 und 2. 1. Korinther 2, Vers 1 und 2. 1-3, please. 1 bis 3. 1. Corinthiens 2, Verset 1 à 3. He said, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. Verse 3. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Mm-hmm. Can you see the respect? Mm-hmm. Wir sehen hier, wie viel Respekt Paulus hatte. Et on peut voir comment Paul avait du respect. Praise the Lord. Amen. And in after verse 4, talk about his speech. Verset 4. It was all about the power of God. Mm-hmm. And not just enticing words. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please let us respect Christ. Bitte lasst uns Christus respektieren. S'il vous plaît, on doit respecter le Christ. It's not about man, it's about Christ. Amen. Es geht nicht Menschen, es geht Christus. Il ne s'agit pas de l'homme, mais du Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We respect the flesh more than we respect Christ Jesus. Aber wir respektieren das Fleisch mehr, als wir Christus respektieren. Mais on respecte la chair plus que le Christ. Praise the Lord. Amen. We will not leave our job and just go and sleep, but we will leave the Bible studies, we will leave the service, we'll go and sleep. Wir würden niemals unseren Arbeitsplatz verlassen, schlafen zu gehen, aber wir sind bereit, die Bible studies oder die Gemeinde zu verlassen, schlafen zu gehen. On va jamais quitter notre travail pour aller dormir, mais on va aller quitter les études bibliques ou même l'église pour aller dormir. For some time it has been about warning, correction. And I'm very sure Ananias and Sapphira, they received the same thing. Until they were both killed. Seit einiger Zeit, because they refused to repent. Seit einiger Zeit geht es bei uns sehr oft in den Botschaften Belehrungen Warnungen. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch Ananias und Sapphira vorher viele Belehrungen Warnungen gehört haben, bis sie dann gestorben sind in der Gemeinde, weil sie nicht bereit waren, Buße zu tun. Oui, nos messages, on peut voir que Dieu... Oui, nos messages ont toujours été des avertissements, des corrections surtout. Et si je lis l'histoire de Ananias et Sapphira, je suis sûre qu'eux aussi ont reçu les corrections jusqu'à ce qu'ils ont été tués à l'église. I'm very sure they were warned several times because I know how my father worked. Amen. Ich bin mir sehr sicher, dass die beiden des Öfteren vorher gewarnt wurden, denn ich weiß, wie mein Herr arbeitet. Et je suis sûr que ils ont été donc Ananias et Sapphira, ils ont été avertis plusieurs fois parce que je connais mon père, je sais comment il travaille. Praise the Lord. Hallelujah. A hardened heart is an evil soul. Ein verhärtetes Herz ist eine bösartige Seele. Un cœur endurci, c'est un cœur mauvais. Amen. Un âme mauvais. That no matter what Christ is going to say, I'm not going to change. Dass egal was von Christus kommt und was Christus sagt, dass man entschlossen ist sich nicht zu ändern. Que n'importe qu'est-ce que le Christ nous dit, qu'est-ce qu'il veut me dire, je ne vais jamais changer. Praise the Lord. Hallelujah. It is an unrepentant heart. Es ist ein Herz, das nicht bußfertig ist. Un cœur qui ne veut pas se repentir. Un renewed heart. Ein unerneuertes Herz. Un cœur qui n'est pas renouvelé. Amen. That was the old life, please. Das war das alte Leben für uns, bitte. Mais ça a été la vie ancienne pour nous, s'il vous plaît. But now, put on the new man. Aber bitte zieht jetzt den neuen Menschen an. Mais maintenant, portez l'homme nouveau. Put on the new man for Christ Jesus. Zieht den neuen Menschen an für Christus Jesus. Portez l'homme nouveau pour Jésus Christ. Amen. Amen. It's not how I live. You know how I am before. You know my life. You are no longer of the old life. You now belong to somebody. That is the very person who is Christ Jesus that is to take care of you. That owns the life that you now have. That old life is no longer your life, but new life. And this new life, you should allow Jesus Christ to take care of it. Und es geht nicht um deine alten Gewohnheiten, dass du sagst, ich bin das gar nicht gewohnt und das sind nicht meine Zeiten und ich will ja eigentlich meine Zeit haben und ich brauche Zeit zum Ausruhen, sondern du bist dieser Mensch nicht mehr. Du bist jetzt ein neuer Mensch, eine neue Kreatur in Christus und lass zu, dass Christus sich um diese neue Person kümmert. Amen. Et tu dois vraiment arrêter de chercher des excuses où tu dis que bon, je suis pas habitué à marcher comme ça, selon le Christ, ma personne ancienne était toujours comme ça. Ce n'est pas comme ça maintenant. Tu es en Christ et tu as porté l'homme nouveau que Jésus-Christ t'a donné parce que ta vie ne t'appartient plus, ça appartient à Jésus-Christ parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Your hardened heart can also be a proof to you why people are not accepting your ways. Und dein verhärtetes Herz kann auch für dich ein Beweis sein oder auch ein Indiz sein, warum die Menschen beispielsweise For example, warum beispielsweise Kindern Gottes deinem Wort nicht Gehör schenken können oder dein Wort nicht akzeptieren. They don't listen to you. Because of their renewed mind, the hardness of your heart. That is so hard. The Holy Ghost walks through the heart. He walks through our soul. So also is Satan. They both walk through the soul. Und sie können dir nicht zuhören oder können dein Wort nicht Gehör schenken aufgrund deines verhärteten Herzens und deiner verhärteten Seele, weil nicht nur der Herr arbeitet durch die Seele, sondern auch der Satan braucht deine Seele, um durch ihr zu arbeiten. Mm-hmm. Et le fait que même tes frères et sœurs ne t'obéissent pas quand tu parles, mais ne prends pas tes paroles sérieux quand tu parles, c'est aussi une preuve pour toi que toi-même tu as des pensées, surtout ton âme, qui n'est pas renouvelée, parce que le Saint-Esprit a besoin de ton cœur, il a besoin de ton âme pour travailler à travers de toi, comme aussi le diable, il utilise aussi ton âme. We might have the same spirit inside of us. Wir haben vielleicht alle den We pray the same prayer, the prayer of salvation. And we are saved on the inside because we believe and confess Jesus Christ. We believe with our heart and we confess Jesus Christ with our mouth. That is Romans 10. But that does not mean we are the same. Und wir mögen vielleicht denselben Geist haben, weil wir uns alle für Jesus Christus entschieden haben und alle Jesus Christus angenommen und bekannt haben. Mit dem Herzen haben wir geglaubt und mit dem Mund bekannt. Aber nur weil wir denselben Geist haben, heißt es nicht, dass wir dieselbe Seele haben und dieselbe Person sind. Mm-hmm. Et dans l'esprit, nous sommes le même. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On croit avec notre cœur et puis on confesse Jésus-Christ avec notre bouche. Et puis c'est ça pourquoi nous avons le même esprit en nous. Mais ça ne signifie pas que nous avons le même âme en nous. You know, we have the same spirit. You know, that song, this song we always sing, Something Under God, the spirit of God in the heart of man. Yes, we have the same spirit, which is Christ Jesus. But without you renewing your mind, your soul, that spirit of Christ in you is temporary. Und ja, wir haben alle denselben Geist in Christus, weil unser Geist Christus ist, aber ohne eine Gedankenerneuerung, beziehungsweise ohne eine erneuerte Seele, ist es nur noch eine Frage der Zeit, wie lange dieser Geist von Christus in dir bleibt. C'est vrai que tu as l'esprit de Dieu en toi. On chante aussi toujours une chanson. L'esprit de Dieu dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose de meilleur. Et c'est vrai, mais c'est toi qui choisis si l'esprit de Dieu reste en toi ou pas. Parce que tu dois renouveler tes pensées, tu dois renouveler ton âme. If you are saved in your spirit, and you refuse to allow your soul to be renewed by Christ, your soul will fight against your spirit. Mm-hmm. And it's a matter of time. Mm-hmm. You are going to go. Wenn dein Geist Christus ist, du dich aber weigerst, deine Seele durch Christus erneuern zu lassen, dann wird deine unerneuerte Seele gegen deinen Geist, welcher Christus ist, because it's two against one. Your body, your soul, against your spirit. Und weil dein Fleisch und deine Seele beides fleischlich ist und dein der geistliche Part von dir, der einzige Teil von dir, der Christus ist, deine Seele ist deine Seele sozusagen in der Unterzahl, weil sowohl deine Seele als auch dein Fleisch gegen deine Seele ankämpfen werden. Und es ist dann nur noch eine Frage der Zeit, bis deine Seele, die von Christus ist, dann auch verschwinden wird. C'est vrai que ton esprit est le Christ, mais si tu ne permets pas de renouveler tes pensées, ton âme, là ça signifie que c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que tu vas rejeter le Christ, parce que tes pensées, ton âme et ton corps sont maintenant contre ton esprit, donc deux sont contre un, puis c'est clair que tu vas quitter Jésus-Christ. You know, Christ Jesus, you receive him, it was not by force. Amen. The kingdom of heaven is a kingdom of choice. You choose to accept it into your heart. And he came into your spirit. And you are going to choose to let him go. He will not force himself to be there. Als du Christus angenommen hast, dann war es deine freie Entscheidung. Du hast dich dazu entschieden, Jesus Christus in dir aufzunehmen und deinen Geist sozusagen. Du hast dich dazu entschieden, dass dein Geist Christus ist. Und genauso, wie du diese Entscheidung getroffen hast, wirst du auch selber die Entscheidung in deiner Hand haben, dich gegen Christus zu entscheiden. Denn sich für eine unerneuerte Seele zu entscheiden, bedeutet gleichzeitig auch, sich gegen Christus zu entscheiden, weil es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis du dann Christus wieder sagst. Et le fait, donc quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça n'a pas été par force, c'était ta propre décision d'accepter Jésus-Christ. Mais c'est comme ça aussi, Jésus-Christ ne va pas maintenant se forcer lui-même dans ta vie pour qu'il reste. Il ne va pas te forcer à continuer à choisir Jésus-Christ. Tu as toujours le droit à choisir parce que le royaume de Dieu est toujours, dans le royaume de Dieu, il y a toujours la liberté de la choix et du choix. Et si tu refuses à renouveler tes pensées, là, c'est aussi seulement une question de temps jusqu'à ce que tu abandonnes Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Parce que c'est ton choix. The Bible said your spirit, you know, once you are saved, your spirit is sealed. Christ is in your spirit and the Holy Ghost sealed it. He sealed it so that your lying, stealing or whatever, you know, the fruit, how the... What you have been used to cannot affect it. Mm-hmm. Is somebody getting it? Mm-hmm. So that it cannot affect it. Mm-hmm. Amen? Mm-hmm. But the Lord is not going to force it to be there. Mm-hmm. It's not going to force himself to be there. Mm-hmm. When you keep on renouncing him. Mm-hmm. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, dass dieser Geist von Christus, den wir angenommen haben, dass er versiegelt worden ist. Und durch diese Versiegelung sind all diese Dinge, die wir in der Welt gewohnt waren, das Stehlen, Lügen, all diese Dinge, all diese Früchte von der Welt, die haben keinen Effekt auf unseren geistlichen Teil, weil der Geist versiegelt worden ist. Aber du bist dennoch in der Entscheidungsmacht, dass du dich gegen Christus entscheiden kannst und Christus auch widersagen kannst durch die unerneuerte Seele, die in deinem Mittelpart ist. Donc au jour quand tu as été né de nouveau, ton esprit a été consacré avec celle de Jésus-Christ. Donc ton esprit est maintenant 100% Jésus-Christ. Ça signifie que le péché, donc tout ce dont le péché mondain comme voler, mentir, faire la fornication, les choses différentes, ne peuvent plus arriver dans ton esprit. C'est ça pourquoi ton esprit est protégé et consacré par le Saint-Esprit. Mais si tu refuses à te soumettre à Jésus-Christ, à obéir Jésus-Christ, là c'est même une question de temps jusqu'à ce que tu te sépares de l'Esprit de Dieu. Praise the Lord. Amen. Again, your spirit is safe. And the Holy Ghost, I'm coming here. Mm-hmm. And the Holy Ghost sealed your spirit once it's safe. Your lying, your stealing, or whatever you are still doing cannot affect it because the Holy Ghost sealed it. As far as you are hungry of Christ and you are ready to keep on renewing your mind. Also dein Geist ist versiegelt durch den Heiligen Geist. Und all diese Sachen von der Welt, beispielsweise wenn du lügst oder wenn du stiehlst, all diese ganzen Sachen haben keinen Effekt auf dein Geist, weil dieser Geist sozusagen versiegelt ist. Also es ist wie eine Schutzkuppel, die um deinen Geist ist. Und all diese ganzen Dinge haben keinen Effekt auf deinen Geist. Aber solange du weiterhin hungrig nach Christus bist und solange du weiterhin Christus nachfolgst und solange du weiterhin dich für Christus entscheidest, weil wenn du das nicht tust und auf der anderen Seite wiederum dich gegen Christus entscheidest, eine unerneuerte Seele hast, ein verhärtetes Herz hast, dann wird dein geistlicher Part durch diese Entscheidung gegen Christus antastbar sein. Ton esprit est sauvé, et comme j'ai déjà expliqué, tu es protégé, ton esprit est consacré avec l'esprit de Jésus-Christ. Ça signifie que quand tu mens, quand tu voles, quand tu fais, tu continues à pécher, ça n'affecte pas ton esprit parce que tu as toujours faim de Jésus-Christ. Tu te décides à continuer à renouveler tes pensées, donc tu ne laisses pas Jésus-Christ. Bien que tu continues à pécher, puis c'est comme ça que le Saint-Esprit va t'aider à maintenant, oui laisser tes comportements anciens. Mais le problème est quand, par exemple, tu continues à pécher, selon la définition de ce monde, mais tu n'as plus faim de Jésus-Christ, tu ne soignes plus ta relation avec Jésus-Christ. C'est là où c'est dangereux, parce que c'est là où ça peut maintenant, affecter ton esprit, jusqu'à ce que tu rejettes Jésus-Christ complètement. Also es ist wichtig zu verstehen, dass dein Geist nur versiegelt bleibt, wenn du bereit bist, deine Gedanken zu erneuern, wenn du bereit bist, immer noch hungrig für Christus zu sein, wenn du bereit bist, deine Seele zu erneuern. C'est très important de savoir que ton esprit est seulement consacré quand tu continues à choisir Jésus-Christ, quand tu permets que tu renouvelles tes pensées, que tu as aussi faim de Jésus-Christ. C'est là où tu es sûr et tu es sauvé et puis tu es protégé. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, your spirit is not safe to just be tight and be there. It has to bear fruit. Amen. It's supposed to come out to your soul and then to your true. The world can see. You can use yourself. You have to experience it. You have to experience the fruit of the spirit. God kind of love. God kind of joy. God kind of peace. They are the fruit of the spirit. You have to experience them. They are the fruit. Let's go to John 15, please. John 15. Wir lesen Johannes 15 und es ist wichtig zu verstehen, dass der geistliche Teil von dir, der versiegelt ist, ist nicht nur dafür da, um versiegelt zu sein und irgendwo in der Ecke zu bleiben, sondern der Geist soll Frucht tragen, ne? Und diese Frucht soll herauskommen aus dir. Praise the Lord. Halleluja. Et l'esprit que Jésus-Christ a donné, donc l'esprit du Christ, il t'a pas donné cet esprit pour que ça reste maintenant enfermé en toi, pour toi-même, mais tu dois aussi permettre que cet esprit du Christ amène aussi maintenant le fruit du Christ, comme la paix de Jésus-Christ, la joie, l'amour, la patience, et c'est pas seulement pour toi-même. Et si tu ne permets pas que cet fruit soit visible dans ta vie, c'est là où on va voir maintenant dans Jean 15 qu'est-ce qui va se passer. Verse 1 and 2. Jean 15, verset 1 et 2. I am the true vine, and my father is the husbandman. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. Amen. Praise the Lord. Amen. The Christ in your spirit is to come to your soul, and then you experience. And people are to even see it. Amen. They are to see it. Your parents are seeing it now. They are seeing the fruit of the spirit. They might not call it good because they don't even know what is good. But it's good. Are you getting it? Amen. They are seeing the fruit because you're choosing Christ and rejecting whatever is outside there. It's the fruit of the spirit that is working. That you are bearing fruit. Der Christus aus deiner Seele, der Christus aus deinem Geist soll durch deine Seele hindurchdringen, sodass diese Frucht dann entsteht und diese Frucht sichtbar wird, physisch sichtbar, auch für die Menschen um dich herum. Und diese Frucht wird sich auch zum Beispiel dadurch zeigen, dass du dich gegen die Welt und für Christus entscheidest, dass du dich gegen die fleischliche Familie und für die Familie von Christus entscheidest. Und vielleicht wird es für sie überhaupt keinen Sinn ergeben, die Leute, die es von außen sehen, aber diese Frucht, diese geistliche Frucht wird sich durch deine Seele hindurch durchdrängen, sodass sie für die physischen Augen sogar sichtbar wird. Et tu vas permettre que ton esprit, donc la vérité, le fruit du Christ qui est en toi, dans ton esprit, que ça sort aussi, ça sort à travers ton âme pour que ça soit aussi visible, non seulement pour toi, mais aussi pour tout le monde. Et même les gens que nous avons laissés peuvent maintenant voir que le fruit du Christ est actif dans notre vie, bien qu'ils ne vont pas appeler, ils disent que c'est mauvais parce qu'ils ne savent pas qui est bien ou bien, qu'est-ce qui est bien ou bien mauvais. Mais on doit permettre que le fruit du Christ, ça sort à travers notre âme pour maintenant, avoir aussi, pour aussi marcher selon l'esprit, physiquement et pas seulement spirituellement. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's like Jesus, the Bible said, I will bless you and I will make you a blessing. He never blessed you without making you a blessing. You never have received Christ into your life and not bearing fruit. Und wir werden niemals Christus in unserem Leben empfangen und dann keine Frucht tragen, weil Christus nicht nur möchte, dass dieser Segen in uns verankert bleibt, sondern er möchte, dass es rausgeht, dass du auch ein Segen für andere wirst und dass diese Früchte für die physische Welt auch sichtbar wird. Amen. Et c'est pas possible que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et puis tu ne portes pas de fruits parce qu'il ne va pas seulement te bénir pour que la bénédiction reste dans ta vie, mais va te bénir pour que tu puisses aussi bénir les autres gens. Et c'est ça pourquoi tu dois aussi porter le fruit quand tu acceptes Jésus-Christ. C'est pas seulement dire que je suis Jésus-Christ en esprit, mais ce n'est pas visible physiquement. Praise the Lord. It says, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Amen. Amen. Mm-hmm. And every branch de that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Amen. You see there? Mm-hmm.